Es war mehr als nur eine formale Amtsübernahme. Der neue polnische Präsident Andrzej Duda nutzte die Gelegenheit, um für die Partei Recht und Gerechtigkeit, in deren Namen er auch kandidiert hatte, in dem nun laufenden Parlamentswahlkampf Stimmung zu machen. Er werde alles daran setzen, versprach Duda in seiner Antrittsrede, um unter anderem die von der jetzigen Regierung erst kürzlich beschlossene Anhebung des Renteneintrittsalters von 67 Jahren wieder rückgängig zu machen. Einschneidende Korrekturen kündigte Duda außerdem im Bereich Außenpolitik an. Vor allem auf EU-Ebene, betonte der 43-Jährige, müssten polnische Interessen stärker als bisher in den Vordergrund gerückt werden. Gleichzeitig sprach sich der neue polnische Präsident erneut für eine verstärkte Präsenz ausländischer NATO-Truppen, nicht nur in Polen, sondern in weiten Teilen der seiner Ansicht nach besonders gefährdeten Region aus. Entsprechende Garantien, so Duda, werde er als Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte bereits beim nächsten NATO-Gipfel einfordern.